Anfang der 70er Jahre war die hohe Zeit der progressiven Rockmusik in England. King Crimson, Yes, Emerson, Lake & Palmer, Van der Graaf Generator, Genesis, andere mehr und auch Gentle Giant. Eben das Anfangsstück Giant aus ihrem Debütalbum. Wir bleiben verschachtelt monströs, gleich mit Procol Harum. Deren erster Produzent, Danny Cordell, hatte Tony Visconti überhaupt erst nach England geholt, durch sein Angebot, ihn auf seinen Produktionen zu unterstützen. Das erste Procol Harum-Album hat er noch alleine gemacht. Für das zweite, Shine On Brightly, hat er Tony Visconti als sogenannten Assistant Producer mit hinzugenommen. Mal wird aus einem Assistant auch der Hauptproduzent. Wer genau wo und wie viel Input hatte, lässt sich wahrscheinlich gar nicht mehr im Einzelnen bestimmen. Auf jeden Fall hat Tony Visconti bei der Produktion dieses Albums eine wichtige Rolle gespielt. Auch bei der langen Suite auf der B-Seite, mehrere Teile hintereinander und als Gesamttitel jeweils die ersten Wörter der Einzelteile, also In, Held, Twas, In, I. Ich könnte mir vorstellen, das ist noch nie in Gänze im Radio gelaufen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. 17,5 Minuten, Procol Harum aus dem Jahr 1968.